Deutschlandfunk. Milestones. Jazzklassiker. In diesem Monat, am 10. Januar, wäre er 100 Jahre alt geworden, der Schlagzeuger und Bandleader Max Roach. Er war eine treibende Kraft an den Trommeln und einer der Motoren bei der Entfaltung des modernen Jazz. Bert Noglik begrüßt Sie zu Aufnahmen mit einem Musiker, der das Schlagzeug von seiner dienenden Rolle als Begleitinstrument zu befreien und zugleich zum Erstarken des afroamerikanischen Selbstbewusstseins und Widerstandsgeistes beizutragen wusste. Der Gestus seiner Musik ist handlungsorientiert und hat Aufforderungscharakter. Seine Kompositionen tragen Titel wie Deeds, No Words, We Insist und Speak, Brothers, Speak. Max Roach im Quartett mit dem Tenorsaxophonisten Clifford Jordan, Mel Waldron am Piano und Eddie Kahn am Kontrabass, Klänge von der Platte Speak, Brothers, Speak, aufgenommen 1962. Musiker ebenso wie Kritiker haben wiederholt die Sprachnähe des Spiels von Max Roach hervorgehoben. Er selbst nannte eines seiner Stücke Drum Conversation. Und in einem Gespräch, das ich mit ihm in seinen späten Lebensjahren führen durfte, hat er nachdrücklich auf den Zusammenhang von Sprache und Schlagzeugspielen hingewiesen. Well, if I related to, say, sound, the world of sound, especially the drums, I think of literally. Mir geht es um Punkte, Frage und Ausrufezeichen, um Sätze, ja tatsächlich um Stories. Max Roach saß bereits als Zehnjähriger am Schlagzeug, wenn seine Mutter mit dem Gospelchor probte oder auftrat. Und schon während seines Studiums an der Manhattan School of Music spielte er in den Clubs der 52nd Street, in denen sich ein neuer Stil im Jazz herauskristallisierte. Max Roach wurde zu einem der ersten und zu einem der gefragtesten Schlagzeuger des Bebop. Mit genialem Sinn für rhythmische Komplexität, für asymmetrische Strukturen und Schichtungen, nicht zuletzt auch für die Klangsprache des Schlagzeugs, erwies er sich als idealer Partner von Musikern wie Charlie Parker und Dizzy Gillespie. Gemeinsam mit Charles Mingus gründete er 1952 das Label Debut Records, eine der ersten unabhängigen Plattenfirmen, der nur ein kurzes Leben beschieden war, die aber eines der markantesten Dokumente des modernen Jazz veröffentlichte, The Quintet, Jazz at Massey Hall. Ein Live-Mitschnitt von 1953, ein letztes Gipfeltreffen der Bebop-Heroen. Dizzy Gillespie Trompete und Charlie Parker Altsaxophon mit Bud Powell am Piano, Charles Mingus am Bass und Max Roach am Schlagzeug. Max Roach verkörperte Drive und Dynamik an den Drums und er hat im Verlauf seines Schaffens zu immer differenzierterem Ausdruck gefunden, als Solist wie auch in einer Vielzahl unterschiedlicher Spielkonstellationen. The word music is defined by, it's like the Father, the Son and the Holy Ghost, rhythm, melody and harmony, and it should be well balanced. This is the way that it's treated in classical music. But then we treat, or I treat, my solos as inventions. Wie Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist das Wort Musik definiert durch Rhythmus, Melodie und Harmonie. Dabei geht es um eine gute Balance, so jedenfalls ist es in der klassischen Musik. Ich begreife meine Soli am Schlagzeug durchaus als Inventionen, so wie Bach das getan hat. Bei mir geht es eben um Percussion Inventions. Einige Leute meinen, bei mir gäbe es keine Melodien, keine Harmonien, sondern nur Rhythmen. Ich aber sage, das alles hat Form, Einleitungen, Themen, Entwicklungen und Reprisen. Das ist die Basis für mein Schlagzeugspiel, ebenso wie die von mir gegründete Perkussionsgruppe M'Boom. Max Roach hat die Emanzipation des Schlagzeugs bis hin zur Arbeit mit Perkussionsensembles kontinuierlich vorangetrieben und dabei die Entwicklung des Jazz vom Bebop bis zum freien Spiel mitgestaltet. Mitte der 50er Jahre trug er maßgeblich dazu bei, den Hardbop anzubahnen und auszuformen. Das Spiel des gemeinsam mit dem Trompeter Clifford Brown formierten Quintetts wirkte wegweisend, wurde jedoch jäh beendet, da Clifford Brown tragisch und jung aus dem Leben gerissen wurde. Er starb ebenso wie der Pianist Ritchie Powell 1956 bei einem Autounfall. Ein Jahr zuvor entstand diese Aufnahme mit Clifford Brown Trompete, Harold Land Tenorsaxophon, Ritchie Powell am Piano, George Morrow am Kontrabass und Max Roach am Schlagzeug. Take the A-Train vom Album Study in Brown. Das Clifford Brown Max Roach Quintett, aufgenommen 1955. Die Ausformung einer neuen musikalischen Sprache und die Neudefinition des Schlagzeugs gingen bei Max Roach Hand in Hand mit politischem Engagement. Das Streben nach Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit ist seinem Schaffen immanent. Seit Anfang der 60er Jahre hat er seine Musik immer wieder direkt in den Zusammenhang mit der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung gestellt. Später hat er unter anderem zu einer Aufzeichnung der berühmten Rede »I Have a Dream« von Martin Luther King Schlagzeug gespielt. When I first heard him speak, I loved to listen to his speaking voice and the way his rhythms were set up. Als ich ihn traf und zum ersten Mal sprechen hörte, war ich von seiner Stimme fasziniert, von seinem Redefluss, von der ganzen Persönlichkeit, dem Predigtton der schwarzen Kirche. Das war für mich wirklich ein musikalisches Abenteuer. That was really a musical adventure for me. Mit seinem Album We Insist Freedom Now Sweet schuf der Schlagzeuger, Komponist und Bandleader Max Roach ein musikalisches Manifest, mit dem er die Rassendiskriminierung anprangerte und zugleich zur afroamerikanischen Selbstermächtigung ermutigte. Ein Werk, das sich unmittelbar an die Konflikte der Zeit einbrachte und das bis zum heutigen Tag nichts von seiner Aktualität verloren hat. Daraus hier ein Ausschnitt Driver Man mit dem Tenorsaxophonisten Coleman Hawkins und einer Sängerin, die viele Jahre auch ehelich mit Max Roach verbunden war, die großartige Abby Lincoln. Driver Man, he made a light, but the mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow. Better finish out your rope. Keep a moving with that plow. Driver man'll show you how. Get to work and root that stump. Driver man'll make you jump. Better make your hammer ring. Driver man'll start to swing. Ain't but two things on my mind. Driver man and quitting time. Thank you. Captain Cotton, don't be slow. Better finish out your row. Keep a moving with that plow. Driver man will show you how. Get to work and root that stump. Driver man will make you jump. Better make your hammer ring. Driver man will start to swing. Ain't but two things on my mind. Driver man and quitting time. Driver man, the kind of boss. Ride a man and lead a horse. When his cat of nine tail fly, you'll be happy just to die. Run away and you'll be found by his big old red bone hound. Paddy Roller bring you back, make you sorry you is black. Driver man, he made a life, but a mammy ain't his wife. Ain't but two things on my mind. Driver man and quitting time. We Insist Freedom Now, Sweet von Max Roach, ein Ausschnitt mit der Sängerin Abby Lincoln. Max Roach verkörperte eine Tradition, die von den afrikanischen Trommeln über Baby Dots und Joe Jones bis in die Gegenwart reicht. Vitalität und Weisheit, Vehemenz und Würde. Mit seinem Spiel gelang es ihm, diese Tradition weiterzuführen und dem Jazz zugleich neuer, noch komplexerer Ausdrucksformen zu erschließen. Every piece has its own definitive personality to me, either by it being in an odd rhythm, the time signature is would be like a key signature. You know, it can be in 5, at 5/4, it can be in 6/8, it can be what these are like to me key signatures. Für mich besitzt jedes Stück so etwas wie eine eigene Persönlichkeit. Das hängt mit dem Rhythmus zusammen und mit dem, was ich Key Signature nenne, eine Kennung. Das können 5/4 oder 6/8 sein. Heute hat man sich bereits an solche Taktarten gewöhnt. Als ich im Jazz damit anfing, war das noch ziemlich ungewöhnlich. Zu denen, die diesen Prozess ermutigten, gehörten Musiker wie Cab Calloway, Dizzy Gillespie und Charlie Parker, auch Duke Ellington. Ihnen brauchte ich nichts zu erklären. Sie spürten, worum es ging. Anders als die Konservativen, die das nie verstanden haben. Max Roach wusste Traditionsbewusstsein und Innovationsstreben miteinander zu verbinden. Nachzuhören auch auf einer Platte, für deren Aufnahme sich 1962 drei der bedeutendsten Jazzmusiker ihrer Zeit zu einer einmaligen Studio-Session zusammenfanden. Duke Ellington am Piano, Charles Mingus am Kontrabass und Max Roach am Schlagzeug. Vom Album mit dem Titel Money Jungle, hier der Titel Caravan. Thank you. Max Roach mit Duke Ellington und Charles Mingus, aufgenommen 1962. Im gleichen Jahr nahm Max Roach eine Platte auf, die seine damalige Band mit einem 16-köpfigen Chor zusammenführte. Der Geist des Aufbegehrens spiegelt sich bereits im Titel wider, kommt aber auch im Gestus der Musik zum Ausdruck. It's Time. Hier ein Ausschnitt mit dem Tenorsaxophonisten Clifford Jordan und Max Roach am Schlagzeug als Solisten. It's Time, Max Roach, His Chorus and Orchestra, aufgenommen 1962. Max Roach schuf Musik für Theater- und Ballettproduktionen. Er hat sein Jazzquartett mit einem Streichquartett kombiniert, mit Bläserensembles, Sinfonieorchestern, Videokünstlern und als einer der ersten Jazzmusiker auch mit Rappern und Breakdancern zusammengearbeitet. Duos mit Archie Shepp, Anthony Braxton, Cecil Taylor und Abdullah Ibrahim dokumentieren seine stilistische Vielseitigkeit und seine Entdeckerfreude. In diesem Monat, am 10. Januar, wäre er 100 Jahre alt geworden. Max Roach, eine Jahrhundertpersönlichkeit des Jazz, ein Klassiker und ein Innovator, ein Rebell und ein Wegbereiter, stand im Mittelpunkt dieser Milestones im Deutschlandfunk. Eine Sendung, die Sie 7 Tage lang in der Audiothek-App und auf deutschlandfunk.de hören können. Zum Ausklang Max Roach mit seinem Perkussionsensemble M'Boom. Danke für Ihr Interesse, sagt Bert Noglik. Deutschlandfunk, Milestones, Jazzklassiker.